France Telekom vierfach, fünffach Fernsprecher Place Granger an Radio Aporé. Bei diesen Fernsprechern zur besonderen Ausrüstung dieser Fernsprecher direkt neben der Post gehört etwas Müll, einige Fahrkarten sowie ein Aufkleber, der so aussieht, als wäre er selbst gemacht mit der Aufschrift Tape 3w.myspace.com.et und darunter Mon Frère. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.